Teşekkür. Çetin abi sesiniz kapalı, duymuyoruz. Alo. Ya schönen guten Tag. Mein Name ist Çetin Doğan. Ich bin heute der diensthabende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Bitte können Sie bitte ein bisschen laut sprechen. Kannst du mir nicht hören? Mich hören? Jetzt gut. Jetzt Okay, gut. ja. Sind Sie einverstanden Ja, mit dem okay, Gespräch? Ja. aber seit circa 2 Stunden bin ich hier. Ja, es tut mir Gewartet. leid, dass Sie so lange warten mussten. Wir sind im Krankennotaufnahme, in der Notaufnahme. Es gibt viele Patientinnen und viel los. Aber jetzt bin ich für Sie da und kümmere mich um Ihre Beschwerden. Wie heißen Sie denn? Okay. Mein Name ist Anita Nordhaus. Anita Nordhaus. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Ja, A N Ja. I T A. Entschuldigung. A-N-I-I Ja. wie Ida, E wie Ja. Emil, oder? I, ne, kein E. A, N, I wie Ida, T wie Theodor Ja. und A wie Okay. Anton. Okay. Ja, und dann Nordhaus, N, O, R, D, H, A, U, S. Okay. Frau Nordhaus, Nortas, ja, ja. habe ich richtig ausgesprochen? Ja, Nordhaus, okay. ganz Wie gut. alt sind Sie? Ich bin 67 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Zweite 55. 55 geboren. Okay. Wie groß sind Sie, Frau Nortas? 1,68 Meter. 68. Und wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Circa 87,5. Okay. Frau Nortas, was würden Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, seit gestern Abend habe ich sehr starke Brustschmerzen. Brustschmerzen. Ja. Okay, seit gestern Abend. Ja. Wo genau sind Ihre Schmerzen? Brustschmerzen? Könnten Sie mir zeigen? Ja, meinem Schmerzen auf dem Brust und Hals und ein bisschen auf dem Magen und hinter dem Brustbein, ganz alle. Also, strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Sie haben gesagt, in den Hals. Ja, In den Hals als Strahlung kann Hals, sein. manchmal ein bisschen in den Rücken, aber meistens im Hals. Hals, okay. Sind die Schmerzen plötzlich angefangen Ja, oder ja. Gestern aufgetreten? Abend Okay. meine Schmerzen plötzlich aufgetreten, aber ähnliche Beschwerde habe ich circa 6 Wochen oder 2 Monaten habe ich. Okay. War das früher leichter als jetzige? Ja, ab und zu und leichter. Okay. Bezüglich Ihrer jetzigen Schmerzen möchte ich fragen, sind sie dauerhaft oder verschwinden sie zeitweise oder attackenartig? Wie können wir das Wie eine beschreiben? Attacke, nicht dauerhaftig, kommt sehr, sehr stark und dann geht wieder weg. Okay. Werden die Schmerzen im Laufe der Zeit schlimmer oder lassen sie nach? Ja, vor 6, 3 Wochen ja ein bisschen schlimmer geworden. Immer schlimmer geworden sind. Ja. Okay. Ja, Frau Nordhaus, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wobei 0 keine Schmerzen und Ich 10 denke die 5 stärksten oder Schmerzen bedeutet. ja, 5, 5, 6, kann ich Okay. sagen. Ja. Brauchen Sie Schmerzmittel gegen Ihre Schmerzen oder könnten Sie bis zum Ende des Gesprächs Nee, aushalten? aktuell nehmen. Äh, Nein. haben Sie aktuell Beschwerden oder Schmerzen? Ja, geht es jetzt Jetzt, ich meine jetzt. gut? Ja, kein Problem. Kann ich aushalten. Okay. Okay. Könnten Sie mir genau Ihre Schmerzen beschreiben? Stechend, bohrend, brennend, drückend. Ja, meine Schmerzen meistens brennend und Brennend. wellenförmig, wie eine Attacke. Es dauert circa eine Stunde, wenn es Eine kommt. Stunde. Und gestern Abend war ich in Düsseldorf, hier da mit meinen Freundinnen trinken wir Altbier und etwas gegessen, Bratwurst, Bratkartoffeln. Dann kommt meine Schmerzen sehr, sehr stärke vor. Und heute Morgen habe ich gar nicht etwas gegessen. Ja. Zusammenfassung kann ich so sagen, Sie haben gestern Abend draußen etwas gegessen und Ja, Altbier getrunken. draußen. Ja. Bratkartoffel und Bratwurst haben Sie gegessen Ja, auch unsere bekannte Altbier Kneipe. getrunken. Ja, Okay. Altbier, Danach das. haben Sie diese Schmerzen bekommen. Ja. Das Okay. war sehr lecker. Haben Sie einmal probiert? Altbier und Nein, Bratwurst. leider habe ich Ja. nicht probiert. Ja. Aber ich habe gehört, dass sehr lecker ist. Ja. Ja. Sollte einmal probieren, ja. Ja, vielleicht probiere ich. Frau Nordhaus, gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert? Zum Beispiel Ja, eine Körperhaltung, Bewegung oder seit circa etwas. 2 Monaten kann ich nicht flachlegen. Ich brauche mindestens 2 Kissen beim Drei Schlafen. Kissen. Ja. Okay. Und ja, ich muss fast sitzen Fast schlafen. sitzen. Ja. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Nee, ich habe kein Medikament. Okay. Mein Hausarzt war nicht da seit 2 Wochen im Das Urlaub. Ja, okay, das war Deswegen bin nicht. ich hier gekommen. Ist das richtig, oder? Natürlich, Sie haben eine richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Ja. Ja, ohne Termin muss ich. Kein Problem, wir sind in der Notaufnahme und wenn Sie eine Note, wenn Sie solche Beschwerden haben, können Sie einfach hierher kommen. Kein Problem. Ja, Frau Nortas, haben Sie Brustschmerzen, Luftnot oder ein enge Gefühl? Ja, habe ich Brustschmerzen, Sie haben wenn eben meine schon Schmerz. gesagt, ein allgemeine Schmerzen im Oberbauch und Ja, Brust ja, ja, ja. beschrieben. Ja. Deswegen als genaue und ausführliche Beschreibung habe ich danach gefragt. Ja. Ja. Am Magen bis Hals. Ja, das habe ich verstanden. Ist Haben Sie denn. Luftnot? Entschuldigung, Luftnot oder? Luftnot? Nee, habe ich nicht. Luftnot Okay. habe ich nicht. Haben Sie sich am Brustkorb verletzt? Nee, gar nicht. Okay. Haben Sie Sodbrennen, sauren Geschmack oder Ja, saures immer, Aufstoßen? immer, Immer. immer. Ich habe sehr, sehr viele Aufstoßen. Morgen, Mittag, Abend, egal. Und wenn ich etwas gegessen und dann kommt sofort Sodbrennen und Aufstoßen. Ich rülpse immer. Was tut mir leid, dass Sie solche viele Beschwerden haben, aber machen Sie sich keine Sorge. Ich bin hier für Sie da und kümmere mich um Ihre alle Beschwerden. Frau Nordhaus, haben Sie Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden? Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Und Kann gut schlucken, aber nach dem Essen, ja. ja, oder während Essen meine ich, während des Essens meine ich. Und ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Heiserkeit, Globusgefühl im Hals haben? Nee. Okay. Und haben Sie Husten? Manchmal, aber Manchmal. meistens morgen früh. Morgen früh, ja, das Ja. ist auch für mich wichtig, aber nicht in der Nacht. Nee, Morgen nee, früh. in der Nacht. Okay, das habe ich auch notiert. Sie haben gesagt, okay. Frau Nortas, haben Sie Fieber, Stellfrost, Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Also, was habe ich nicht bemerkt. Ja, ich habe Okay. mir nur sehr starke Schmerzen, Okay. Sodbrennen, ja. Ja, das alle Informationen habe ich notiert und ich habe no natürlich noch weitere Fragen. Frau Nordhaus, haben Sie Herzrasen? Nee, habe ich Nee. nicht. Okay. Leiden Sie unter Übelkeit oder Erbrechen? Ja, nach dem Essen. Nach dem Ja, Essen. nach Übelkeit und ohne. ja, nach dem Essen geht es mir ein bisschen übel, aber nicht jeden Tag haben keine Erbrochen. Keine Ja. Erbrechen. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit ist gut, aber ich habe Angst. Nachdem habe ich immer Schmerzen. Sie haben kein Problem mit Appetit, habe ich richtig Ja, verstanden? eben. Okay. Und haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Die habe ich nicht bemerkt. Okay. Und ich würde gerne wissen, ob Sie mit Stuhlgang oder beim Wasserlassen Probleme haben, Frau Nortas. Nee, ganz normal. Beide sind normal? Ja. Kann ich so? Ja, Okay. ja. Beides normal. Okay. Und ich möchte wissen, ob Sie gut schlafen oder ob Sie Schwierigkeiten haben beim Wenn dabei. ich spät gegessen habe, kann ich nicht so gut schlafen. Muss ich wieder immer mindestens 2 Kissen schlafen. So, ich sage. Aber zum Beispiel vor 6 Uhr, vor 18 Uhr, wenn ich gegessen habe, ja, kann ich gut schlafen. Okay. Aber nach dem 18, wenn ich gegessen, kann ich nicht so gut schlafen. Okay, wenn Sie spät etwas essen, bekommen Sie diese Beschwerden. Ja. Schlafstörungen. Okay, das habe ich auch notiert. Ja, Frau Norta, Sie sind 67 Jahre alt und ich vermute, dass Sie im Wechseljahren sind. Ja, Seit schon, wann natürlich. sind Ja, Sie im Wechseljahren? seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren. Mit 18, ja. Mit? Mit 50, ja. Seit Sie sind 67 Jahre alt und Sie haben schon gesagt, dass Sie seit 12 Jahren im Wechseljahren sind. Vor 17 Jahren, ja. Okay, ja. Okay, besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Ja. Okay. Vor 6 Monaten Ja, war ich okay. in meinem Frauenarzt. Das Ja. war gut. Ja. Frau Nordhaus, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ne, ich habe nur Bluthochdruck Seit wann? seit 15 Jahren, aber ich nehme mir regelmäßig mein Medikament und ja, da ich bin Darf ich fragen, zufrieden. welche Medikamente dagegen nehmen Sie ein? Amlodipin, 10 Milligramm, Ja. Einmal täglich, morgen nehme ich. Und Ramipril 5 Milligramm. Ramipril 5 Milligramm. Okay. Was habe ich notiert? Okay. Gibt es noch etwas? Noch andere chronische Erkrankungen oder nur arterielle Hipertonie? Bluthochdruck. Yani nur bunu toktuk. Tabii kaynağı Okay. da beşer Ist burada problem. Ihr Blutdruck gut kontrolliert? Messen Sie Blutdruckwerte Ja. regelmäßig? Ja. Und wann war letzte Messung Achte und wie sehr. hoch war es? Zum Beispiel heute Morgen war 130 zu 80. 100. Ist Ja, das das normal oder? 130. 130 zu 80. 80. Ja, je nach ihrer Alter ist das normal. Okay. Ja, vielen Dank. Okay. Ja. Ja, wurden Sie schon einmal operiert, Frau Nordhaus? Ja, vor 30 Jahren, ja. Osteosynthese. Damals habe ich eine Sprunggelenkfraktur. Sprunggelenkfraktur. Ja, hatte ich. Und es wurde operiert. Ja, wurde Habe operiert. ich. Ja. Okay. Mit Platin. Ja, war mit Platin. Ja. Okay. Platin. Ja. War die Operation komplikationslos? Ja, ich denke schon. Nach einem Jahr später Platin entfernt. Okay. Außer diesem Medikamente meine ich Amlodipin und Ramipril. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Gar nicht. Nicht. Okay. Ja, Frau Nordhaus, sind Ihre Eltern gesund? Meine Eltern, ja, mein Vater vor einem Jahr verstorben. Es tut mir leid für Ihren Verlust. Woran ist er verstorben? Darf ich fragen? Speiseröhrekrebs. Weiß Habe ich auch Krebs wie mein Vater? Mein Vater auch ähnliche Beschwerden. ja, je nach bisherigen Angabe denke ich nicht. Ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Aber wir werden natürlich einige Untersuchungen durchführen. Um das abzuklären und Ja, mein Vater zu auch ähnliche Beschwerden, Sodbrennen, mit Brustschmerzen hinter dem Brustbein und ja, helfen. im Halsbereich und ja, ich habe Angst, Herr Doktor. Ihre Angst und Ihre Sorge kann ich gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, sollten wir weitere Untersuchungen durchführen. Dann sprechen wir wieder darüber. Okay, bitte machen Sie sich keine Sorge. Was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter hat einen leidet an Apoplex seit einem Jahr und sie hatte Blutzuckerkrankheit, Alterzuckerkrankheit und Okay. ja, Bluthochdruck und ja, sie lebt im Moment in Altenheim. Oh. Ja, das verstehe ich und alle Informationen habe ich notiert, Frau Nordhaus. Haben Sie Geschwister? Ja, habe ich eine Schwester. Hat sie auch Probleme oder gesundheitliche Probleme, meine ich? Ja, sie ist immer depressive. Depressiv. Ja, nimmt regelmäßig Medikamente immer. Ja, wurde das diagnostiziert? Ja. Okay. Okay. Frau Notas, darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben? Seit circa 30 Jahren habe ich nichts. Okay. Ich bin Und nicht Raucherin, aber ja. vor, ja, vorher, früher, circa halbe Schachtel habe ich Halbe Schachtel. geraucht, ja. Halbe Okay. Schachtel, circa, ja, circa 15 Jahre, halbe Ja. Schachtel habe ich Ja. geraucht, aber Es ist wirklich toll, dass Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, Frau Nordhaus. Ich gratuliere Ihnen. ja, vielen Trinken Sie Dank. Alkohol? Ja, wie gesagt, täglich, nach dem Abendessen, circa zwei oder drei Bier. Gläser oder Fläche? Flasche, ja. Oh, das ist zu viel. Medizinischer Sicht, Frau Nordhaus. Ja, etwas zu viel, ich denke. Vielleicht könnten Sie versuchen, das zu reduzieren. Warum ist das gefährlich, oder? Wie gesagt, medizinische Absicht ist es auf jeden Fall gesundheitsschädlich. Deswegen empfehle ich dazu. Ja, okay. Okay, also routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben, Frau Nordhaus. Nee, niemals. Warum haben Sie das Fragen? Ja, auch Drogenkonsum ist für uns sehr wichtig. Drogenkonsum zu wissen ist für uns sehr wichtig, weil Drogen Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können. Ja, Okay? okay. Ja. Gefühl. Und treiben Sie Sport regelmäßig? Nee, gar nicht. Okay. Ja, sind Sie vollständig geimpft? Ich denke schon, ja. Okay. Ja. Frau Nordhaus, sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, ich habe nur Pollenallergie. Wie äußert sich Ihre Allergie? Juckreis und Heuschnupfen. Okay. Ja. Frau Nordhaus, sind Sie verheiratet? Ja. Und Ich haben Sie Kinder? war ein Tochter. Und mein Mann auch. Okay. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin Zugbegleiter, Zugbegleiterin. Zugbegleiterin. Ja, wie mein Mann, ja. Okay. Wir sind alle Familie, Zugbegleiterin, ja. Mit Ihrem Mann. Okay, das habe ich Wissen auch Sie, gehört. Zugbegleiter? Ja, ich weiß nicht genau, aber ich denke, die Zugbegleiterin können die Zugen leiten. Ist das richtig? Ja, wir machen Die eine richtige. Fahrkartkontrolle. Ja. Okay, danke für Ihre Information, Frau Nordhaus. Das habe ich schon erfahren. Ja, Frau Nordhaus, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Offenheit. Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf Refluxkrankheit. Das bedeutet Richtig. Magensäure, ja, höchstwahrscheinlich wissen Sie Magensäure, Magensäure aus dem Magen in die Speiseröhre zurückfließt. Und das kann zu Entzündungen oder anderen Problemen führen. Ja, aber das bleibt nur eine Vermutung. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, muss ich weitere Untersuchungen durchführen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Ihnen etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich einen EKG schreiben, um eine mögliche Herzursache auszuschließen. Gegebenenfalls werde ich eine Magenspiegelung veranlassen. Wissen Sie Magenspiegelung? Ja, habe ich einmal gehört, aber Okay, ich kann gerne erklären. muss ich operiert werden? Nein, ich habe nicht das gemeint, bis je nach jetzigen Angaben. Aber Sie haben schon Magenspiegelung gesagt. Das ist nicht eine Operation, das ist ein Eingriff, um Was eine, war ein Angriff? ja, eine medizinische Verfahren. Damit kann man eine Diagnose stellen, eine richtige Diagnose stellen über ihren Speiseröhre, Magen oder Zwölffingerdarm. Wir können dadurch sehr gut übersehen, alle möglichen Probleme drin und können wir einfach eine Diagnose stellen. Das ist, ja. Ich kann auch ausführlich erklären, wenn Sie möchten. Ja, bitte. Ja, es gibt eine Kamera, es gibt einen Schlauch mit Kamera, und wir führen diesen Schlauch durch den Mund ein. Danach können wir damit mithilfe von dieser Kamera alle möglichen Probleme in ihrer Speiseröhre, Magen oder Zwölffingerdarm beobachten und beurteilen und auch eine Diagnose stellen. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja. Okay. Und gegebenenfalls können wir auch kleine Gewebeprobe entnehmen, für eine Diagnose zu stellen. Aber machen Sie sich keine Sorge, wir führen diese Verfahren nach einer Betäubungsmittel verabreichen führen durch. Entschuldigung, ja. Vielen Dank, Herr Doktor. Nach dem Operation sollten Sie hier etwas, ein paar, 2 Stunden bleiben. Aber wir empfehlen Ihnen, danach nicht selbst nach zu Hause fahren. Ja, okay, nach dem Okay. Ja, ich meine nach dem Eingriff. Das ist nicht eine echte Operation. Vielen Dank. Ja, bitte. Vielen Dank, Bitte, Herr Doktor. ja. Bitte warten Sie darauf. Ich komme gleich. Bis gleich, ja. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Sie haben sehr gut gemacht. İpek abla, möchtest du einen Anruf machen? Ja, gerne. Kling kling. Ja, bitte, Doktor Doğan am Apparat. Guten Morgen, ich bin Frau Müller. Ja, bitte, Doktor Müller. Frau Riedel Frau Riedel. hat einen Hämoglobinwerte 5,88 Gramm pro 5,88 Deziliter. Gramm pro Deziliter. Schreibt sich Riedel RI RIEL? Ja, Okay. Riedel. Okay, das habe ich so notiert. Danke für Können die Sie Informationen. Ja. bitte diese Werte Ihre Oberärztin weiterleiten? Ja, natürlich. Ich mache Danke. das zügig. Ja, danke. Danke. Schönen Tag. Schönen Tag. Bis auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja. Hey, Steffi, willkommen, Herr Doğan. Ja. Woher kommen Sie, Herr Doğan? Ich komme aus der Türkei. Okay, seit wann sind Sie in Deutschland? Seit mehr als 2,5 Jahren bin ich in Deutschland, Frau Berstin. Okay, was haben Sie bisher in Deutschland gemacht? Ja, bisher habe ich intensiv Deutsch gelernt und habe ich auch oder habe ich auch versucht, in Deutschland zu integrieren, möglichst schnell zu integrieren. Okay. Haben Sie eine Hospitation gemacht oder Praktikum gemacht? Ich wollte gerne Hospitation machen. Ich habe mehrmals darum oder mehrmals beworben, aber bis jetzt habe ich keine positive Antwort bekommen. Ja, ich verstehe, das ist nicht einfach, eine Hospitationsstelle zu finden. Ja, okay. Haben Sie Erfahrung oder sind Sie Facharzt? Ja, bis ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in der Türkei ungefähr oder mehr als 10 Jahren als Arzt gearbeitet. Ich bin nicht praktisch Facharzt, aber ich habe 2-jährige Pathologie und fast 4-jährige innere Medizin Weiterbildung gemacht. In der Türkei habe ich als Allgemeinarzt und Familienarzt gearbeitet. Okay, ja, Sie haben viel Erfahrung. Ja, das kann, ja, ich kann so, das, man kann so sagen, ja. Okay. Was haben Sie heute für uns? Ja, Frau Oberärztin, heute habe ich eine neue Patientin in der Notaufnahme aufgenommen. Aber bevor meine Patientin vorstelle, möchte ich etwas Wichtiges mitteilen. Ich soll Ihnen sagen, dass Frau Riedel einen Hämoglobinwert von 5,88 Gramm Deziliter hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Anämie. Okay, was ist Normalbereich von Hämoglobinwert? Je nach gibt es Unterschied. Bei Männern muss das sein 13,5 oder zwischen 13,5 und 17,5 Gramm Deziliter, aber bei Frauen erwarten wir den Wert zwischen 12 und 16 Gramm Deziliter. Gramm pro Deziliter. Gramm, Entschuldigung, Gramm pro Deziliter, ja. Okay. Welche Art von Anämie gibt es? Ja, je nach Zellvolumen oder ja, je nach mittlerer korpuskulärer Volumen wird Anämie drei Arten eingeteilt. Normostere, Makrostere und Mikrostere Anämie können wir Anämie einteilen. Okay. Welche Ursache gibt es für Mikrosterlen? Ja, die häufigste Ursache ist Eisenmangel, Anämie, Verlust oder Okay. weniger Einnahme, ja. Ja, der Wert, der von dieser Patienten gehört. Ja. Wie können Sie beurteilen? Schwer, mittlere oder leichte Anämie? Das ist schwere Anämie, aber ich habe nicht tatsächlich oder ehrlich gesagt habe ich nicht diese Patientin untersucht, gesehen oder kennen. Ich kenne nicht diese Patientin, deswegen kann ich nicht eine genaue Verfahren empfehlen, aber dieser Wert ist stark erniedrigt. Okay. Schwer Anämie, ja, kann ich sagen. Wie können Sie bei schweren Anämie behandeln? Ja, das ist auch je nach ihrer Beschwerden und Vitalparameter können wir es planen oder ja, können wir es planen. Aber wenn der Patientin Anämie-Symptome hat, können wir zuerst eine Erythrozyte-Suspension oder wie kann man sagen? Ich habe vergessen. Konzentration. Konzentration, ja, geben. Aber danach, aber so wenig wie möglich können wir verabreichen. Ja, weil wir an meine autoimmune Komplikation, späteren Komplikationen um manche langfristige autoimmune Komplikationen zu vermeiden, sollten wir so wenig wie möglich Erythrozytkonzentration geben oder verabreichen. Danach die Ursache zu behandeln ist wichtigste. Und natürlich, weil es einen Eisenmangel gibt, sollten wir mit Eisen die Behandlung weiterführen. Ja, mit Okay, Eisen verabreichen, egal IV oder orale Eisengabe, Entschuldigung. was haben Sie noch für uns heute? Ja, wie gesagt, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Es geht um Frau Aneta Nordhaus. Sie ist 67 Jahre alt. Ist am 2.12.1955 geboren. Sie ist 1,78 Meter und wiegt 87,5 Kilo. Sie kam heute zu uns, Entschuldigung, wegen gestern Abend plötzlich aufgetretener retrosternaler Schmerzen. Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen nach dem Essen von Bratwurst und Bratkartoffel nach einer Stunde aufgetreten. Momentan hat sie keine oder weniger Schmerzen. Sie berichtet, dass die Schmerzen in den Hals ausstrahlen. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen brennend und wellenförmig. Die Schmerzintensität liegt 5 bis 6 von 10 auf der NRS. Die Schmerzen verschlimmern sich beim Hinlegen nach dem Essen, während sie sich beim Oberkörper Hochlagerung mit zwei Kissen bessern. Außerdem hat sie seit 6 Wochen ähnliche, aber leichtere Beschwerden. Die Schmerzattacken haben circa eine Stunde angedauert. Begleitend klagt sie über Übelkeit, Sodbrennen, Aufstoßen, bittere oder saure Geschmack im Mund. Vegetativ anamnestisch gab sich schmerzbedingte Dysomnie. An Vorerkrankung, sie ist seit 17 Jahren in Menopause. An Operationen ist eine Plattenosteosynthese, kann man sagen, vor 10 Jahren bekannt. Oder vor 30 Jahren, Entschuldigung. Die Patienten nimmt regelmäßig gegen Bluthochdruck Amlodipin und Ramipril ein. Sie hat eine Pollenallergie, die sich durch Pruritus und Rhinitis äußert. In der Nochsenanamnese berichtete sie, dass sie seit 30 Jahren nicht Raucherin ist. Vorher oder zuvor hatte sie 15 Jahren 10 Zigaretten täglich geraucht. Das spricht 7,5 Päckjahrs. Sie trinkt 2 Flaschen Altbier täglich. Und ja, die Familienanamnese ergab Ösophaguskarzinom beim Vater, an dem er verstorben ist, Apoplex, Diabetes mellitus Typ 2 und auch arterielle Hypertonie bei der Mutter, sowie Depression bei der Schwester. Sozialanamnestisch ist sie Zugbegleiterin, verheiratet, lebt mit ihrem Mann und hat eine Tochter, Entschuldigung. Ja. Okay, was ist Ihre Fallart-Diagnose? Ja, nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine gastroösophageale Wofür steht? Refluxkrankheit. Ja, dafür sprechen die attackenartigen, brennenden, in den Hals ausstrahlenden, retrosternalen Schmerzen, Sodbrennen, Sauergeschmack, saures Aufstoßen, beim Hinlegen Verschlimmerung, im Gegensatz zu Oberkörperhochlagerung, Verbesserung. Okay. Diese sprechen dafür. Welcher Risikofaktor hat der Patienten für gastroösophageales Ja, der Patient ist Übergewicht, trinkt viel Alkohol. Oder Lebensgewohnheiten ist auch so Übergewicht. Für diese Patientin oder auch allgemein Ja, dieser Patient. diese Patientin, auch sie nimmt Amlodipin ein. Amlodipin kann auch dazu führen. Und auch und die nachdem es wie Welche Gewohnheit hat die Patienten? Was isst sie gerne? ja, wie gesagt, die Lebensgewohnheiten trinkt Alkohol trinken und nach dem Essen oder fettiges Essen Ja. zu fertiges nach dem Essen zu liegen oder später essen. Kann sein. Später Ja, Essen vielleicht. Gewohnheit. Essen Gewohnheit, ja. Ich Einfach meine, essen da. fettiges und Ja. gebrates Essen zu konsumieren, auf sehr spät Abendessen zu Ja. essen, ja, solche Ja, Abend ich zu wollte essen. ja. Ich wollte danach ausführlich fragen. Weil es Zeitdruck gibt, hab ich damit aufgehört. Deswegen möchte ich nicht diese Betroffenen oder bezügliche Beschwerden sagen. Ja. Differentialdiagnostisch kommen akutes Koronarsyndrom und wegen die familiäre Disposition und auch wegen des familiären Anamnese oder aufgrund der Familienanamnese Ösophaguskarzinom in Betracht. Aber der Patient die Brustschmerzen ist nicht Brust es begleitend gibt es kein Atemnot oder belastungsabhängige Brustschmerzen. Deswegen kann ich eine Ruhe-EKG diese Differentialdiagnose ausschließen, obwohl Familienanamnese ist auffällig ist, kann ich auch ausschließen, weil der Patient keine Schluckbeschwerden und auch eine keine Gewichtsverlust hat, kann ich diese Differentialdiagnose auch einfach ausschließen? Oder ist es notwendig, diese Informationen hier zu erwähnen, oder muss ich die Fragen oder muss ich auf die Fragen warten? Wenn Sie Fragen bekommen, können Sie ausführlich erklären, Okay. aber normalerweise sollen Sie nicht. Okay, danke. Und ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Aber bei diesem Fall kann die körperliche Untersuchung unauffällig sein. Vielleicht. Anschließend werde ich Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen. Als wichtiges Verfahren sollte wie gesagt, ein EKG geschrieben werden, um mögliche Herzursachen auszuschließen. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte, Blutzucker, Lipidprofil und auch fäkale okkulter Bluttest und auch Tiermarker kontrollieren lassen. Auch natürlich Herzenzyme muss ich kontrollieren. Wie bitte? Welche Marker, Tier? TM oder wie kann man sagen, Tümörmarker kann man sagen. Ich meine karzinoembryonik Antigen und Kanzerantigen vielleicht 76 oder vielleicht nicht notwendig. Ja, In der Lotaufnahme kann man nicht diese normalerweise Verfahren tun. vermeide ich Tumormarker so sagen. Wie Ja. bitte? Normalerweise, wenn ich meine Falle vorstelle, vermeide ich Tumormarker so sagen. Okay. Ich In danke. Notaufnahme, glaube ich, Tamam. ist das Ja, kann nicht man so. nicht durchführen diese oder kontrollieren lassen diese. Okay. Ich notiere. Ja. Darüber hinaus werde ich Sonoabdomen durchführen, langzeitig pH-Metrie und gegebenenfalls Ösophagastro-Duodenoskopie veranlassen. In Deutschland veranlassen oder natürlich nicht durchführen, immer veranlassen für Ösophagastro-Duodenoskopie. Ja. Hm. Möchten Sie so erst Ösophagogastroduodenoskopie veranlassen oder pH-Metri? Nein, in der Regel ja, diese Beschwerden oder diese Symptome sprechen für eine Refluxkrankheit. Deswegen zuerst ist es nicht erforderlich, Ösophagastro-Duodenoskopie oder Langzeit-pH-Metrie durchzuführen. Aber weil der Patient alt ist und Familienanamnese auffällig ist, würde ich gerne bei dieser Patientin Ösophagastro-Duodenoskopie ja, veranlassen. Aber die pH-Metrie ist, ich denke, ist eine selten durchführende Verfahren, um eine gastroesophageal Refluxkrankheit zu diagnostizieren. Aus diesem Grund würde ich nicht erstmalig oder diese Verfahren nicht Priorität geben, vielleicht, kann man sagen, oder wie Dann, kann man? ja, Sie sollen Ihre Erklärung ein bisschen ändern. Zum Beispiel, ich werde eine Ösophagogastroduodenoskopie veranlassen, gegebenenfalls Langzeit-pH-Metri Hm. veranlassen. ich habe verstanden, als sie ihre weitere Diagnostik erklären hast, ja, sie sollen auf jeden Fall eine Langzeit-pH-Metrie durchführen, danach gegebenenfalls Ölfarbe Okay. Ich wollte sagen, dass die pH-Metrie, Langzeit-pH-Metrie ist eine selten durchfahrende Verfahren. Deswegen finde ich nicht erforderlich. Finde ich es nicht erforderlich, aber ich konnte nicht es auf oder, erklären, ja. Ja, Sie haben sehr gut erklärt, Ihre Meinung. Ama sen şeyi söylerken, kendin weitere diagnostik kısmını açıklarken, sonra abdomen yapacağım, sonra pH metre yapacağım, gegebenenfalls özofago gastroduodenoskopi, ver anlasın yapacağım dedin. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Ich muss die Reihenfolge verändern, ja. Yeah. Okay. Okay, weiter. Okay. Und natürlich werde ich ein aber das ist auch gegebenenfalls für diesen Fall. Gegebenenfalls werde ich gastroenterologisches Konsil anfordern. Sollte sich die Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich diese Patientin ambulant behandeln. Ich empfehle der Patientin den Lebensstil zu ändern. Das ist die wichtigste. Und auch die andere Maßnahmen ähnlich wie Lebensstiländerung, Gewichtsabzunahmen abzunehmen, Entschuldigung, magenschonende Ernährung zu beachten und enge Kleidung zu vermeiden. Und möglichst früh möglichst Abendmahlzeit oder Abendessen zu achten. Auf Abendessen zu achten. Ich würde medikamentös Proton-Pumpe-Hemmer und Antazide verordnen. Natürlich ist es sehr wichtig, Alkoholkarenz zu dieser Patientin zu empfehlen. Ist es ja. Und auch ja, gegebenenfalls Helicobacter pylori Eradikation kann vielleicht erforderlich sein. Je nach dem Schnelltest oder Biopsie-Ergebnisse. Okay, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Sie haben sehr gut gemacht. Danke. Ja. Bugün İbrahim abi yapacaktı galiba, değil mi? Evet, ben. Uzun süre bende. Terfik. Ya bir teşekkür. Guten Tag. Ekranları açalım İbrahim hocam. Bugün açmayacağım. Ya hocam evdesin bugün. Lütfen. Bugün açmayacağım. Sonra hazır hissettim ne inşallah. Ferhat abinin sesi İbrahim abinin yüzü. İki tane. Evet. İnşallah ileride. Bugün açmayacağım ama. Guten Tag. My name is Akpınar. Heute habe ich eine neue Patientin gesehen. Bevor ich das machen, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges berichten. Darf ich? Ja, natürlich, bitte schön. Aber ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Frau Riedel einen Hämoglobinwert von 5,88 Gramm pro Deziliter hat. Dieser Wert ist starke Anämie. Jetzt möchte ich andere Patienten vorstellen. Ja, aber Sie können sagen, dieser Wert ist starker erniedrig und entspricht einer Anämie. Okay. diyebiliriz. Dieser Wert ist deutlich anemi und entspricht. Nein, deutlich. Yok. Ha. Deutlich Pardon. erniedrigt. Dieser O da Wert, stark okay. erniedrigt. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Anemie. Evet, Entspricht einer Anemie. ja. Yok. Aynı annem. Aynı Anemie. Dankeschön. Jetzt möchte ich andere Patienten vorstellen, Frau Oberärztin. Darf ich? Ja, natürlich, bitte schön. Die andere Patientin heißt Frau Anita Nordhaus. Sie ist 87 Jahre alt, geboren am 2.2.1955. Sie ist 1,68 Meter groß und wiegt 87,5 Kilo. Frau Nordhaus stellt sich wegen seit gestern Abend bestehende plötzlich aufgetretene Brustschmerzen. Laut der Patienten Entschuldigung. Normalde bu hasta burada zayt dedi ama hani düzeltebilmek anlamında diyorum. Momentan kaynı burus şımersin. Yani şu an var demiştim burus mi? şımersini yok. Var Evet demiştim mi? evet bu Ha. hasta öyle dedi. Ha, Ben tamam. vakayı size sunabilirim. Vakada yok da ama Çetin abi şey var dedi. Evet Ekrem abi var diye oynuyor Var dedi. şu Ama an. normalde yok mu? Normalde bu hasta sadece dün gece Tamam. saat kadar ağrısı oluyor. Momentan ağrısı yok. Yani diyor Anladım ben. ki İHT gestern Abend Bruce Schmerzen momentan habe ich keine Bruce Schmerzen. O zaman zayıf demeyeceğim. O For durumda o durumda for akut afgetretene şeklinde ha. diyebilirsiniz. Zayıf demeden tabii. Gestern Abend akut afgetretene şeklinde sunabilirsiniz. Tamam, Yani bugüne göre bunu yazdım ben çünkü. Tamam, anladım. evet. Bunu vaka hakkında gerçek bilgi olması açısından söylemek istedim. Siz söyle Anladım. edebilirsiniz. Tamam, o zaman onu düzeltelim. Eğer momentan yoksa zayıf dememem lazım. Ben de o kafama takılmıştı. Teşekkür ederim. O zaman şöyle diyelim. Frau Nordhaus kam heute zu uns wegen akutes Brustschmerzen gestern Abend. Okay, tamam. Gestern Abend akut aufgetretene Brust Schmerzen. Gestern Abend akut aufgetretene Brustschmerzen. Laut der Patienten sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten und als verstärkende Faktoren ist Flachliegen und lindernde Faktoren ist Sitzen. Schmerzintensität liegt bei 5 bis 6 von 10. Die Angabe von Auf der NRS. auf der NRS. Im Verlauf der Zeit berichtete die Patientin über ihre Schmerzen. Berichtete die Patientin, dass die Schmerzen im Verlauf seit 2 Wochen schlimmer geworden ist. Sind. Sind. Sie hat ähnliche Beschwerden seit 2 Monaten, aber früher leichter. Patienten berichtet, dass ihre Beschwerden in den Hals ausschüttet. Meda, sıkır sıkır dikkatim lazım. Bir saniye. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen in den Hals Ausstrahlung hat diyeceğiz buraya. Evet, öyle No, işte. nein, no ausstrahlung Oldu. diyebilirsin. Ausstrahlung, tamam. Fiil olarak da kullanabilirsin. İsim olarak kullanmak istiyorsan. Aufsteigen dersin ama öyle kullanmana gerek yok. Sie berichtet, dass die Schmerzen Das in den Hals ja. Als Schmerzcharakter erwähnt die Patienten als brennend und wellenförmig. Vegetative Anamnestik ist unauffällig, bis auf ausschüttet. man begleitet. Begleiten. Begleiten klagte sie über Sauerausstoßen, gelegentlich Husten, Übelkeit nach dem Essen. Vegetative Anamnestik ist unauffällig, mahlzeitsbedingte Schlafstörungen, besonders nach dem Essen. Öyle bir şeyden bahsetmiş, öyle yazmış. Bugün Ya, bilmiyorum. vegetativ anamnestik ist unauffällig bis auf mahlzeitbedingte Mahlzeitbedingte ja. Schlafstörung. İnsomni. İnsomni. Bei der Vorerkrankungen erwähnt sie ein arterielle Hypertonie seit 15 Jahren, und medikamentös nimmt sie Amlodipin 15 Milligramm einmal morgens, Ramipril 10 Milligramm eine Tablette morgens einmal eine Tablette. Ihr Blutdruck ist unter Kontrolle. Letzte Messung war 130 zu 80 Millimeter Quecksilbersäule. In der operativen Anamnese gibt der Patienten Osteosynthese und Plattenentfernung Osteosynthese vor 13 Jahren und 29 vor 29 Jahren Plattenentfernung. Als anamnestisch, als allergische Geschichte hat sie Pollenallergie. Sie äußert sich durch Rhinokonjunktivitis. In der Noxa-Anamnese ist sie nicht Raucherin seit 30 Jahren, aber früher ungefähr 15 Jahren halbe Schachtel Zigaretten geraucht. Sie trinkt täglich 2 bis 3 Flaschen Bier, und sozial anamnestisch ist sie verheiratet, eine gesunde Tochter, und ist sie Zugbegleiterin von Beres. In der Familienanamnese hat ihr Vater Speiseröhrekrebs, und ihr Vater ist verstorben an Ösophaguskarzinom. Ihr Mutter hat Apoplex seit 1 Jahren, Typ 2 Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Ihre Schwester ist hat Depressionen. Aufgrund der anamnestischen Angaben habe ich einen Verdacht auf Gastroesophageal Reflux Krankheit. Dafür sprechen Mahlzeiten bedingte Brustschmerzen, Übelkeit, Zotbrennen, Sauerausstoßen und Lebensgewohnheiten, zum Beispiel fettiges Essen und Trinken Alkohol. Und meine Verdachtsdiagnosen bestätigen, würde ich meine Patienten körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen. Gegebenenfalls Ösofagogastro duodenoskopi, söyleyemedim onu ya. Duodenoskopi. Duodenoskopi falan Schreiben Sie keine EKG. ya işte kardiyologlu bir EKG unutabiliriz ya, değil mi? Evet. Natürlich würde ich ein EKG schreiben, um die Herzkrankheiten auszuschließen. Tek başıma yapıyorum ama sizin huzurunuzda tabii ki birazcık heyecan yapıyorum. Kusura bakmayın. Zamanla oturtacağım inşallah diye ümit ediyorum. İnşallah kesinlikle gayet iyiydi. Tedavi? Medikamentos patient şu işte würde ich ambulant behandeln. Patientenschulung, Protonpumphemmer, Antacid, Antacida, Gewicht reduzieren oder Diät Programm planen, regelmäßig Sport treiben. Das war's. Okay. Genel olarak oldukça iyi İbrahim Hocam. Herhangi bir sıkıntı yok ama kendiniz yapmaya çalıştığınız için doğal olarak Evet. istekler ve hatlar daha yoğun olmaya oluyor siz onu konuşurken. Evet. O Geriliyorum biraz artık. evet, ist ve hatlı cümleler yerine Evet. farklı fiiller koyduğunuzda herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Yani gönlünüzü ferah tutun. İşte hat yerine leidet an demek. O da Evet, hatları seviyorum ya. Şu hatlardan bir erik kurtulamam. demek. O da ist demek yerine beşraipt gibi. Hani o cümle bağlamına göre birkaç fiil Evet, koyabilirseniz evet, bir evet. sıkıntı kalmıyor. Hiç endişelenmenize Onu gerek yok. şimdi şu şablonu da inşallah oturtursam, yani sizin şablonlarla beraber Çetin hocamla onu da kullandı. Hani bir şöyle ortak tık tık tık şablonlarda kaskat tam oturmadı. O yüzden biraz zorlandım. Ağzınıza sağlık size. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Gayet güzel yaptınız. Endişelenmenize gerek yok. Böyle yapsanız da bir sorun yok. Sadece işte fazla kelime biliyorumu göstermek için. Böyle. Şimdi Evet. sorulara bakalım bu şeyle ilgili. Gastroözofageal refle ile ilgili. Ya dediğim gibi bu hastada tabii hastanın geliş şekli önemli de protokollerde hep şöyle diyor yani hasta dün gece bir saat kadar şımartısını olmuş işte momentan geldiğinde şımartısını yokmuş. O yüzden onun söyleme şekli önemlidir muhtemelen İHA'te, Gestern Abend işte aynı Neşutunda, Dauernde, Bruce şımartısı gibi bir şey diyor belki yani. Bu kısım hani önemli bu hasta için çünkü onu işte akut koroner sendromdan falan ayırt etmemize yardımcı olacak temel meselelerden birisi belki bu. Akut hani hastayı kesmemize o an görüşmeyi kestirmeyecek şeylerden birisi belki o. İşte Bruce Schmerzen'a gelince orada bize söylüyor işte ben dün gece böyle sahiptim diyor işte momentan haben Sie Schmerzen diye soruyorsunuz belki işte yok diyor sonra wo haben Sie diese Schmerzen işte şu an yok diyorsa wie lange haben die Schmerzen angedauert sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen zum Beispiel haben sie sich vielleicht am Brustkorb verletzt oder Nachdem Essen sind die Schmerzen aufgetreten gibi, hani ona spesifik şeyler, oradaki Schmerzen'e özgü spesifik şeyler sorabilirsiniz. Çünkü yeri de önemli. Mideden ta ağzıma kadar deyince, yani boynuma kadar deyince, yemeği de sokabilirsiniz Auslöse olarak. Zaten kendisi söyledi, Dauerhaft olmadığını, bir saat sürüp bittiğini. Tekrardan bu soruyu sormaya gerek yok. Yani Sind die Schmerzen Dauerhaft, o da gehen sie, kommen sie attacken artık diye sormaya gerek yok. Çünkü zaten kendisi ifade etti. Ist es das erste Mal, o da hatten sie schon früher ähnliche Symptome, önceden de varmış o zaman, waren sie deswegen beim Hausarzt, işte Hausarzt'a gittiniz mi? Bu soru da önemli. Ve mesela gittim diyorsa da, gittim dediği durumlarda würde Ihnen eine Diagnose festgestellt, o da würde Ihnen eine Therapie empfohlen gibi, o da was haben Sie dort was hat der Arzt Ihnen gemacht, würde Ihnen Untersuchung durchgeführt gibi. Yani ne sormak istiyorsanız onun verdiği cevaba göre, yani size bir tanı konuldu mu ya da bir tedavi başlandı mı, doktor sizi muayene etti mi, ne buldu gibi. Hani bir soru sorabilirsiniz doktora gitme durumu. Doktora gittim diyenlerde sıklıkla gitmedim hani diyorlar. Ama gittim diyen birkaç kişi var. Ondan sonra können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Zaten momentan Schmerzen yok. O yüzden hani burada bir Schmerzen reaksiyonu yapmaya gerek yok. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? O da lindert. Hani bunları sorabilirsiniz ve birer örnek verebilirsiniz. Ondan sonra zaten burada bunun gastroözofageal reflüye ait bir şey olduğu ortaya çıkıyor ya. O zaman ona yönelik spesifik sorularınızı sormaya başlayabilirsiniz. İşte Leiden Sie unter Sodbrennen, saures Aufstoßen gibi. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Heiserkeit oder Schluckbeschwerden haben? O da Globusgefühl haben gibi, bunu sorabilirsiniz. Haben Sie Husten? Yani gastroözofageal reflüde neleri bekliyorum? Sodbrennen olabilir, Saures Aufstoßen olabilir, Husten olabilir, Heiserkeit olabilir, Schluckbeschwerden olabilir. bu soruları hani soruyorum gastroözofageal reflüye spesifik olarak. Ondan sonra da klasik şey sorularım. Gastrointestinal sistem sorularım. Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang problemi, Wasserlassen problemi diye soruyorum. Vegetative anamneze geçtim. Fieber, Nachweis, Kaschweis, Schweißausbrüche. Bu hastada şu da önemli tabii ki, hani mideden boğaza kadar ağrısı olduğu için o ağrı anamnezi sırasında şunu sorabilirsiniz akut koroner sendromu dışlamak için. Haben Sie dabei Lymphnot, Engegefühl, Herzrasen gibi, hani bunu da orada sorabilirsiniz. Ama sormayı unutmanız da çok kötü değil. Çünkü vegetatif anamnezde de zaten hani soruyorsunuz. Ondan sonra inapatens, Gewichtveränderungen und Schlafstörungen, hani burada soruyorsunuz yine vegetatif anamnezde. Gastrointestinal sistemle ilgili olanları zaten sormuştunuz. Bir sorun yok. Daha öyle spesifik herhangi bir soru var mı bu vakada? Yok. Yani bütün her şeyinizi HAP5 de ve vegetatif anamnezde de halletmiş oluyorsunuz. Şimdi bu hastanın hani reaksiyonlarına baktığımızda, İşte uzun süre bekledim diyor. Hani dün de böyle demiştik. Ja, das tut mir leid, dass Sie so lange gewartet haben. Aber momentan sind wir im Notaufnahmen. Heute haben wir viele Patienten. Aber jetzt kann ich mich um Ihre Beschwerden kümmern. Können wir das Gespräch anfangen? Gibi diyebilirsiniz. Schmerz reaksiyonu yok dedik, çünkü momentan Schmerzen yok. Hani burada hastanın yok demediği için yaptı ve gayet yerindeydi. Ama normalde bu vakada yok. Başka ne Hocam vardı? şey vardı, onu soracaktım da hem de şimdi bu hastanın aile öyküsü, yani tam arada bir kan, yani kanser olup olmadığı ile alakalı ön tanımız şeydi arada. Hani sağa sola çok çekemiyoruz. Burada reaksiyonlardan hangisini vermek daha uygun olur? Hani hastanın korkusu vardı. Ne işge davon nichts aus, çok uymuyor. Ama tamamen pesimist bir hava da uymuyor. Nasıl bir şey vermek lazım burada? Ja, öncelikle ja, ich verstehe Ihre Angst, weil Ihre Vater an Ösophaguskarzinom oder Speiseröhrekrebs verstorben ist. Burada hani ilk bunu söyleyip anladığımızı göstermemiz gerekiyor. Ama sonra şunu diyebilirsiniz. Machen Sie sich keine Sorge. Wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das abzuklären. Direkt bunu söyleyebilirsiniz. Hani illa olabilir, olamaz gibi bir şey söylemenize gerek yok. Yani sizin kaygınızı anlıyorum, babanız bundan vefat ettiği için. Ama siz kaygılanmayın. Biz burada gerekli olan tüm şeyleri yapacağız. Bunu açık hale dönüştürmek için diyebilirsiniz. Hasta tutup da bir daha ya olabilir miyim o zaman ben? O zaman ben diyorsa da şöyle denilebilir. Ya das könnte sein, aber ich gehe nicht davon aus, weil bei işte Speiseröhrekrebs erwarten wir Gewichtsveränderungen, Inappetenz, Müdigkeit, aber sie haben diese Beschwerden nicht gibi bir şey söylenebilir. Yani hani sadece şuluk işte yanmasının olması, bu ağrısının olması buna işaret etmiyor. Sizde ekstradan işte Gewichtsveränderung yok, Inappetenz yok, Müdigkeit yok ya da Leistungsfähigkeit, Verminderung, Leistungsfähigkeit gibi durumlar olmadığı için düşünmüyorum da diyebilirsiniz. Ama ekstra ikinci kez soracağını zannetmiyorum. Yani o yüzden ben şöyle demeyi tercih ederdim. Ich verstehe Ihre Angst, weil Ihre Vater an Speiseröhrekrebs gestorben ist. Machen Sie sich keine Sorge, wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das abzuklären. Böyle diyor olduk. Niye bunu böyle dedik? Çünkü diferansiyel diyagnoz olarak özofagus karsinomu söyleyeceğiz. Eğer onu hiç söylememeyi tercih edeceksek, o zaman da ich verstehe Ihre Angst, weil Ihre Vater an özofagus Speiseröhrekrebs gestorben ist, aber ich gehe nicht davon aus, weil Ihre Beschwerden nicht zu so einem Krebs passen. Aber trotzdem werden wir alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das abzuklären. Oldu mu Çetin Hocam? Tamamdır hocam, inşallah şey yapalım. Bir de şey vardı hocam, Ekrem abi hani sağ olsun vakit şey olunca şey yapmadı fazla, beni yormak istemedi. Yani vakanın kendisinde olan reaksiyonlardan önce şeyi sorsam. Mesela bu vakada tutup bu alkolle alakalı reaksiyona girmemiz ile alakalı hani zaman yetiştirememe sorunumuz var ya, yoksa hiç girmeyelim mi? Zaman yetiştirememe sorunun varsa zaten o karşında saat oluyor olacak ya. O zaman hiç girmeyebilirsin ama Girmeyelim. yüzünde bir şey ifadesi ya zofil, libelle eden bir ifade olabilir. Ama Risk faktör olduğu için hani şey yaptım ya da evet. oldu Onu çaktığını anlaması için yani. fırferin. Çünkü o senin yüzüne de bakıyor ya. Ama zamanın varsa da ya aus medizinischer Sicht ist der tägliche Alkoholkonsum zofil. Und dieser Alkoholkonsum kann die Ursache ihrer Beschwerden sein. Haben Sie schon versucht, mit dem Alkol aufzuhören? Yani ben hiçbir zaman direkt bırakmanızı öneririm gibi falan bir şey söylemiyordum. Yani o bana böyle biraz direktif gibi geliyordu. O yüzden önce bir soruyordum. İşte bu durumu anladığımı belli edip ya bu tıbbi açıdan biraz fazla ve sizin beşverdelerinizle ilişkili olabilir. O yüzden siz hiç hani bırakmayı denediniz mi bunu? İşte ya denedim çok zordu şu falan filan gibi diyorsa ya natürlich das ist nicht einfach. Evet kolay değil ama wenn Sie möchten kann ich Ihnen gerne einen Spezialisten empfehlen diyebilirim ya da kann ich gerne können Sie einen Termin bei unserem Sozialdienstverein bağırın. Hani neyi demeyi tercih ediyorsanız herkesin kendine göre alıştığı bir şey var. Böyle denilebilir. Yani benim bağlamım bu oluyordu. Aus medizinischer Sicht ist der tägliche Alkoholkonsum zu viel. Diese Alkoholkonsum kann die Ursache ihrer Beschwerden sein. Haben Sie versucht, mit dem Alkol aufzuhören? Ja, denemedim, düşünmüyorum da diyorsa, das ist Ihre Entscheidung, sizin kararınız deyip devam ederim. Hiç ısrar mısrar etmem. Ama ya denedim ama zormadı, das ist nicht einfach. ich weiß, das ist nicht einfach. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne eine Spezialistin empfehlen. Evet. Böyle. Şeydi, hocamız kursta şey demişti de, yani biz genel Auslander tabii kurslardakiler diyordu, şey çok paternalistiş davranıyorsunuz, hani Alman toplumu bunu sevmez, hani geldiğiniz kültürün şeyi, ama bu tarz sorular hani enfeyle ederken şey yaparken böyle dediğiniz tavırla yapmak gerektiğini söylemişti. Yani direkt şey yapmak değil, ortaya sunacaksınız, seçim hakkını ona bırakacaksınız diye böyle eleştirmişti de. Biz genel anamnez şeylerinde, protokollerde genelde hep reaksiyonlar bizler hazırladığımız için, Ausländische Arzlar, öyle bir kritikte bulunmuştu hocamız. Yani tepeden değil de o bahsettiğiniz şekilde davranmak gerektiğini. Evet. Aynen öyle. Yani psikiyatride de öyle olduğu için ben o tarzı kullanmamış da olabilirim kendim yaparken. Direkt söylemler hastalar üzerinde çok etkili olmuyor çünkü. Bir de hocam çok sorum oluyordu. Akut ve Evet. plötiliş kullanımı ile alakalı soracaktım. Şimdi yani direkt zaten halde glaş oluyor manası, plötiliş, akut. Anlamları glay, ben genelde plötzig kullanıyordum öyle alıştığım için. Burada siz yani burada sunarken kim ne söylediyse ona göre onu düzeltme şey yapıyorum ama ben kendim plötzig kullanıyordum. Plötiliş, tamam hocam. Sağ Niye öyle kullanıyordum bilmiyorum. Öyle alışmışım. Öyle, o baştan onu kabul etmişim. ol. Aynen. Bir de ben bir şey soracaktım da bugün biraz fazla konuştum. Kusura bakmayın. Herhalde şeyimiz yok değil mi? Bekleyen grup var mıydı bu odayı? Yoksa soru sorabiliyor muyuz? Vallahi kimse bize susun demedi. Ben de Öyle o mi? bir grubu da başlamış görünüyor başka yerde. Onlara Öyle mi? bakaraktan bitir Cez gibi bir baskı hissetmedim. O yüzden Öyle. O sorabilirsiniz belki. zaman bir tane daha sorayım da. Hani genel arkadaşlara da şey olması için. Benim şimdi sınava bir ayım kaldı. Genelde hep böyle şey hikayeler anlatılıyor. Bir de eksikleri anlatma adına da ben şey yapmak istiyorum. Hani şimdi mesela bir ay kaldı, bu şablonlarımızda şeylerde böyle hep böyle hoşumuza giden bir şeyler denk geliyor muhakkak o gün içerisinde. Çünkü dinamik bir süreç oluyor. Bir yerden bir simülasyondan bir şey duyuyoruz, şey yapıyoruz, katmaya çalışıyoruz. Artık bu vakitten sonra katmak doğru mudur? Çünkü onu katmaya çalışınca bayağı yavaşlatıyor bir şeyleri. Kendi o subkortikal akışımızı falan etkiliyor. Ne dersiniz hocam? Yani Yani şöyle benim gramer değiştirdiğim. hatası değilse bizimki, eski kullandığımız öyle klişe bir şey olsa bile değiştirmek mantıklı mıdır? Hani bu parıltılı geldi diye o gün önümüze çıkan şey. Yani ben parıltılı geldi diye değiştirmiyordum. Bundan da çok hoşlanmıyorum. Ben kendim parıltılı değilsem birkaç şeyden kendimi parıltılı yapamam diye düşündüğüm için. Bu benim yaklaşımım. Benim her şeyim parıltılı değil, ondan parıltılı hale gelemem diye. Bir de hani onu ben kendime de o an yakıştıramıyorsam kullanamıyordum. Parıltılı yapmak için kullanmıyordum. Ama mesela benim bazı reaksiyonlarımın yaklaşımlarını işte İpek abla biraz sert buldum bunu ya. Bunu biraz yumuşatsan gibi falan şeyler söylüyordu mesela. Öyle olunca değiştirmiştim. Mesela örnek vereyim. Ben bir Alman doktorla görüşmem gerekiyor diyordu. Ben biraz ona sert giriyordum. Sert giriyordum dedim. Ben de gayet iyi Almanca konuşuyorum. Görüşmeyi benimle sürdürebilirsiniz. Diğer bütün doktorlar şu an işte dolu. Ben de Almanca gayet iyi konuşuyorum. Görüşmeyi benimle sürdürebilirsiniz. Başlayabilir miyiz diyordum mesela. Bunu sert bulmuştu ben yaparken. Değiştirmiştim onu. Son bir ay içerisinde değiştirdim. Hani görüşmenin gidişatını etkileyebileceğini düşündüğüm anlamsal olarak bir şeyler varsa o zaman değiştirmiştim. Ama onun dışında değiştirmedim. Reaksiyonlarımı değiştirmedim. Daha güzel bir ifade. Ya şöyle şunun için daha güzel bir ifadeden ziyade önemli olan şey akıcı olarak konuşmak. Hani normal bağlam içerisinde konuştuğunu hissetmek, düşünüyormuş, seçiyormuş gibi olmak değil. O yüzden aynı şeyleri tekrar tekrar tekrar tekrar yapmak çok önemli. Daha güzelinden ziyade akıcı olması önemli. Tamam hocam. Reaksiyonlar da böyle olmuştu. Sorularla ilgili de yani ben son anamnezlere doğru yani o kadar çok soru attım ki anlatamam size. O kadar çok göreceksiniz zaten. Benim notlarıma bakıyorsanız notlarımdakilerle size burada söylediğim sorular arasında çok belirgin fark var. Gerçekten burada gerçekten önemli olan olmazsa olmazları söylüyorum. Bunları sorarsanız bu iş tamam. Ama mesela benim notlarımda sorulabilecek her şey var. Gereksiz olan soruları atmıştım bir de son bir ay içerisinde. Bu soruyu niye soruyorum ki? Ne diferansiyel diagnozum da önemli, ne Ferdah diagnozum da önemli. Benim kendi koyduğum, evet farklı diferansiyel diagnozlar için önemli olabilir ama ben bunu tanımlamayacağım ki. Bir de zaten benim de zaman baskısı vardı üzerimde. Çok yetiştiremiyordum. O yüzden atıyordum mesela. Öyle. Hocam tam anlamadım. Atılmış hali mi bizdeki notlar, atılmamış hali mi dediniz? Sizdeki notlar bu vakayla ilgili sorulabilecek tüm soruları içeren notlar. Ha, biz Mesela kendimiz atacağız. Tamam. siz kendiniz ya ben bu hasta için Ferdah diyagnozum bu, diferansiyel diagnoz olarak şu ikisini seçtim. Onun dışında yaptıkça atacaksınız. İlk başta Olgunlaştı. atmayın bence. Hani ustalaşabilmek anlamında. Tamam. İnsanın kendine güveni de artıyor. O vakayla ilgili işte sorulabilecek soruları bilmek, o soruların neye işaret edeceğini bilmek. Hani vakaya hakim olmayı sağlıyor. Sonra sen kendi kontrolünde atıyorsun. Bunu şundan attım, bunu bundan attım gibi. Olur da tayt 3 kısmında soru gelirse mesela bunlarla ilişkili biliyorsun yani. Hani önceden çalıştığın için, o vakayı öyle çalıştığın için. Olgunlaşıyor yani o şekilde. Evet. Bir şey tek bir sorum olacak. Vaktimiz olduğu için normalde sormayacaktım da. Çetin hocam, şimdi vakada bu Magenspiegelung, bunu hastaya biliyor musun dedi. Hasta çok oralı olmadı yani. Sonra hasta istemeden anlatayım mı sana dedi. Hastaya anlattı. Bu tarz yaklaşım nasıl olur? Hani bizde vardı ya üniversite stajlarında bildiğin yere götür olayı gibi. Yani bu yanlış bir strateji mi? Hocam da yok. Çetin hocam da bildiğin yere götür mantığıyla onu öyle yaptı muhtemelen. Bu önerilen bir strateji. Yani danışta falan filan da hani öneriliyor. Bildiğin yere götür, bildiğini sana sorsun. Hani oradan spontan konuşmakla ilgili zorlanma diye. O yüzden mesela işte Magenspiegelung veranlassın diyor mesela. Wissen Sie, was das ist? Diye soruyorsun. O bilmiyorum diyorsa açıklıyorsun. Ama işte biliyorum diyorsa açıklamıyorsun gibi. Hani bu yapılabilir. Yapmak istiyorsanız bildiğiniz yere çekmek için. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir sınav stratejisi. Teşekkürler. Öyle. Sümeyra hocam bir katkı yapmak istiyorum kısaca. Hı. Belki yanlış biliyorumdur ama Çetin hocam şey dedi, kuru öksürükte ya da öksürükte diyelim ramipril etkilidir. Herhalde orada Çetin hocam amlodipin dedi. Hani bir bildiği varsa paylaşsın. Yok. Yoksa Kalsiyum. hayır orada. Kalsiyum kanal özür dilerim, buyurun. Yok yok evet Çetin hocam siz söyleyin. Amlodipin kalsiyum kanal blokörü ya abla, şeyde mesela bu spazmal özofagus hastalıklarında falan tedavide diltizen, yani İbrahim abi burada gerçi de şey onlardan veriliyor, yani şey etkisi var, gevşetiyor, Reflüyle artıyor. reflüde bir risk faktörü Yani amlodipin, öyle yani mi? amlodipin sebep olmuş ya, yani ramipirin yani öksürük etkisi değil de şey, onu demek istedim yani. Amlodipin reflüyü artırıyor. Reflü de sabah öksürüğünü artırıyor. Ayrıca Okey. hastada ramipril var. O da kuru öksürük O da yapabilir. Hepsi kuru. olabilir. Okey. Tamam. O zaman bu hasta için Vorerkrankung da önemli. Sunacağız. Önemli derken ilacından dolayı. Okey. Teşekkür ederim. Bu bildiğim kadarıyla reflü hastalarında reflü gece uyuyup yemek yedikten sonra özofagustaki asit yemek borusu vokal kortları etkilediği için bunlarda böyle gıcık öksürük çok oluyor. Yani Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz herkese. ağzınıza sağlık. Çok sağ ol.